Harry Potter ist wieder da. Und zwar als Theaterstück. Harry Potter and the Cursed Child steht seit 8 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Zunächst standesgemäß auf Platz 1, diese Woche immer noch auf 4. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil es sich um die englischsprachige Originalausgabe gehandelt hat. Wir haben darüber berichtet. Jetzt gibt es das Buch aber endlich, muss man nach 8 Wochen fast schon sagen, auch auf Deutsch. Harry Potter und das verwunschene Kind. Meine Kollegin Kim Kindermann hat es gelesen. Ein neuer Harry Potter, das war am Wochenende mal wieder wahrscheinlich viel Trubel in den Buchhandlungen. Es ging so, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben ein bisschen mit mehr gerechnet. Also hier in Berlin beim Kaufhaus Dussmann hat man damit gerechnet, dass, also bei den letzten Büchern waren es immer so mindestens 600 Menschen, die dann kamen zu diesem Mitternachtsverkauf. Also das wurde eingerichtet, dass man echt Punkt 12:01 das Buch kaufen konnte. Das waren aber in diesem Jahr deutlich weniger. Da waren so knapp 100 Menschen da, die sich das dann eben schnell geholt haben, die sich auch sehr gefreut haben. Also die Stimmung soll ganz gut gewesen sein, aber eben nicht so spektakulär, wie man es vor Jahren noch erlebt hat, als die letzten richtigen Harry Potter Bücher kamen. Das ist ja fast so wie beim neuen iPhone dann, dass die Leute da schon stehen. Für wen ist das aber jetzt eigentlich noch, wenn es die englische Ausgabe schon gab und die haben schon so viele gelesen? Wer liest das jetzt noch auf Deutsch? Das sind jetzt alle Menschen, die kein Englisch lesen können, weil ehrlich gesagt, wenn man jetzt so ein Drehbuch, das ist ja eigentlich nur die Abschrift des Drehbuchs, des Skripts, des Theaterskripts. Alle, die jetzt kein gutes Englisch sprechen, die können jetzt hier die deutsche Fassung lesen. Also im Endeffekt genau für alle, die es auf Deutsch nochmal lesen wollen, ist es auch wieder übersetzt von denselben Menschen, die immer schon die ganzen Harry Potter Bände übersetzt haben, also die sich gut auskennen in dieser Welt. Der Ton ist also wieder der gleiche eigentlich, obwohl J.K. Rowling das ja nicht alleine geschrieben hat. Sie hatte ja 2 Unterstützer. Aber das merkt man dem Ton, würde ich jetzt mal sagen, als altem Harry Potter-Fan wirklich nicht an. Man darf ja davon ausgehen, nächste Woche wird die deutsche Ausgabe dann vermutlich auf Platz 1 stehen. Ist das denn jetzt tatsächlich nochmal was, was man als Harry Potter-Fan lesen muss? Oder ist es nur nochmal ein Versuch, ein bisschen Geld aus der Milchkuh rauszupressen? Nein, also ich muss sagen, ich bin total großartig begeistert. Und mir macht auch diese Form, dieses verschriftlichte Drehbuch sozusagen zu lesen, hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil ich dachte, oh, naja, das ist ein bisschen gestelzt, aber überhaupt nicht. Tolle Geschichte, voll. Also passt grandios rein in das Harry Potter Imperium. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich der Auftakt. Da werden noch weitere folgen. Diesmal ist ja nicht Harry Potter so die ganz zentrale Figur, sondern sein Sohn. Und ich denke, dessen Abenteuer und das, was der da so weiter durchmacht, das wird noch weiterhin alle Leserinnen und Leser beschäftigen. Also großartig. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Kim Kindermann. Harry Potter und das verwunschene Kind von J.K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne in der Übersetzung von Klaus Fritz und Anja Hansen-Schmidt ist erschienen bei Carlsen. 336 Seiten kosten 19,99 €. Und das hier ist I Shot the Sheriff, eigentlich von Bob Marley, hier in einer weniger bekannten Version von den Nova Jazzers zusammen mit Daniela Mayer.